Abschnitt 2 aus Horacker von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. Der junge Philologe sah etwas verschlafen und nicht wenig verdrossen aus, der Alte sehr helläugig und munter, als sie beide auf der Schattenseite des Gartens an der Efeumauer auf- und abschritten. »Also dazu hat mich der graue Halunker aus der süßesten Feriensgäste aufstören lassen«, murmelte der Junge. »Mir genügen 5 Minuten des Nachdenkens nach Tisch, Kollege«, sprach der Alte. »Nachher bin ich wieder zu allem fähig. Also, Sie gehen mit nach Ganswinkel? He? Es ist vielleicht der letzte Ausflug in den Tagen der Freiheit. Sie wissen, wie bald das Elend und die Plackerei wieder angeht, und regnen kann es auch morgen.« »Das weiß ich freilich«, brummte der Oberlehrer, und desto... Er vollendete den Satz nicht, aber der vergnügliche Greis wusste doch schon, was er sagen wollte, und ließ ihm heimtückisch schadenfroh an einem abgerissenen Efeublatt eine Zeit lang weiterkauen, bis er schmeichelnd sagte, »Der Kollege Windwebel geht auch mit und wird hoffentlich sogleich erscheinen.« »Das ist freilich das Verlockendste«, ächzte der Oberlehrer mit einem Ruck stehenbleibend und den bitteren Stängel von Hedera Helix von sich speiend. »Nein, ich danke ganz gehorsamst. Nächstes Mal. Ich bin wirklich für die letzten Tage der Vakanz anders beschäftigt.« »Natürlich und ungeheuer nützlich«, brummte der Konrektor, und bei sich fügte er hinzu, »oh, du frisch aufgestecktes Licht im Tempel der Weisheit. Seit sie uns dich von höchster Stelle hergeschickt haben, merkt man freilich erst, in welchem Duster man seinerzeit gelebt hat.« Der elegante, jüngere Kollege schien doch eine Ahnung von dem Kompliment zu haben, welches der Ältere in seinem Busen umwendete. »Götter, welche Kerle«, murmelte er seinerseits bei sich, und die Kollegenschaft in corpore hatte sich für den stummen Ausruf des Überdrusses eines großen und frisch aus der Hauptstadt in die Provinz versetzten Selbstbewusstseins zu bedanken. Und nun hatte der alte Eckerbusch wiederum eine Ahnung von dem, was der Dr. Neubauer murmelte. »Ei, ja«, meinte er ungemein vergnügt, »es ist freilich eine Art eleusinischen Mysteriums, dass die Welt uns dann und wann viel trivialer vorkommt, als sie in Wirklichkeit ist.« »Und da kommt Ihr Kollege Windwedel«, sagte der Oberlehrer. »Unter uns, Herr Kollege, wenn ich eines nicht begreife, so ist's, wie Sie sich mit einem solchen hohlen, nichtssagenden Gesellen so vertraulich einlassen, ja, auf den Fuß täglichen Verkehrs und intimer Freundschaft stellen können. Wo ich bei diesem Patron mit dem Knöchel angepocht habe, hat es mir noch immer hohl geklungen.« »Wirklich?« fragte der alte Herr und hatte abermals zu dem lauten Wort eine stillere Anmerkung zu machen. »Kleister«, begann er, »Pinsel«, fuhr er fort und schloss mit einem tief heraufgeholten Atemzug, »na, es kann nicht jeder die Welt mit den Augen eines belesenen Buchbinders ansehen.« Er zog dabei heftig an seiner Tabakspfeife und blies den Dampf durch spitzigst zusammengezogene Lippen in den 25. Juli hinein. »Na, was wäre ein Erdball, auf dem es kein Jucken und kein Kratzen gäbe? Willkommen, lieber Windwebel. Ich habe Sie lange nicht mit solcher Sehnsucht als in diesem Moment erwartet.« Der Herr Oberlehrer riss ein neues Blatt von der Efeuwand und der Kollege Windwebel trat reisefertig und lächelnd näher. »Er wird auch uns hoffentlich sofort näher treten. Er kam und kommt mit einem wirklichen Lachen auf dem Gesichte durch die Stachelbeerbüsche seines älteren Kollegen und dieser Historie. Rasch trat er heran, hob den leichten Strohhut von der Stirn und rief, »Da bin ich, meine Herren, und habe hoffentlich nicht auf mich warten lassen. Eigentlich hätte aber doch nur meine Hedwig auf sich warten lassen. Sie wissen, wenn man eine junge Frau sein nennt, so erfährt man, was es heißt, gute Verhaltensratschläge mit auf den Weg zu bekommen. Dass du mir nicht fällst, dass du mir ja nicht kalt trinkst, wenn du erhitzt bist. dass du dir ja hübsch die Nase putzt. Und jetzt willst du gar ohne Kuss gehen, Viktor? Höre und klettere mir nicht zu wagehalsig. Mein einziger Trost ist nur, dass der Herr Konrektor Eckerbusch dich beaufsichtigt. Der Herr Konrektor Eckerbusch lachte herzlich, aber der Kollege Neubauer schien es für seine Pflicht zu halten, um so ernster zu bleiben. »Sehr ergötzlich«, sagte er, wahrscheinlich um auch dadurch der Heiterkeit des Augenblicks noch mehr aufzuhelfen. »Der Herr Doktor wird uns nicht begleiten, Windwebel. Wir haben ihn umsonst aus seiner Nachmittagsruhe aufgestört. Sämtliche 9 Musen haben ihn in den Klauen, und was uns 2 angeht, so wissen wir es gar nicht, wie gut wir mit unseren beiden Frauenzimmern dran sind. Sie mit ihrer jungen Hedwig und ich mit meiner braven alten Ida. Kommen Sie herauf, Windwebel, und trinken Sie noch eine Tasse Kaffee vor dem Abmarsch.« »Kommen Sie mit, Freund Neubauer?« »Ich muss wirklich höflichst danken«, sprach der Oberlehrer mit einem Ton und einer Handbewegung, als ob in der Tat eben nur der weise Cicero fröhlich von seinem muntern Halsabschneider Marcus Antonius eingeladen worden sei, noch einen Augenblick mit heraufzukommen. Damit ging er formaliter grüßend, und der Alte sah ihm nach, anfangs ein wenig verdutzt und grimmig, dann aber mit einem umso sonnigeren Grinsen. »Nun, Windwebel, dann wollen wir ihn ruhig auf seinem Sofa liegen lassen. Steigen wir hinauf zu meiner Alten.« »Mit Vergnügen, Herr Kollege«, erwiderte der Zeichenlehrer des Gymnasiums und nahm den Arm des Konrektors. Der Dr. Neubauer jedoch ging nicht hin, um sich von neuem auf sein Sofa zu legen, sondern er setzte sich steif an seinen Schreibtisch, um zu seiner ganz speziellen Tröstung mehrere Aphorismen zu Papier zu bringen. Wir wollen dieselben dem weisen Publiko nicht vorenthalten, denn möglich ist's doch, dass sie irgendeinem unserer Leser gleichfalls zum Trost dienen, was uns denn recht freuen würde. So schrieb der Herr Oberlehrer: »A. Wer imponiert? Nur der, welcher ruhig seinen eigenen Weg geht. B. Wo das Tier zum Vorschein kommt, bleibt dem wirklichen Menschen nichts übrig, als unendlich geduldig zu werden. C. Im Grunde begreift keiner die Tragik im Leben des anderen. D. Ich las gestern im Aulus Gellius über die Schwüre der Römer und Römerinnen. Beim Herkules schwören nur die Männer, beim Kastor nur die Weiber, aber beim Pollux beide Geschlechter. Ädepol, unter welchem Getier beiderlei Geschlechts hat man hier zu vegetieren? E. Gibt es nicht Nationen, in denen unbekannt zu bleiben oder von denen vergessen zu werden eine Ehre ist? Mit dem Wunsche, das unsrige getan zu haben, dass der junge Mann, dieser Herr Oberlehrer Dr. Neubauer, seiner Nation nicht unbekannt bleibe, überlassen wir ihn für jetzt dem ungeheuren Ernste seiner Natur und Lebensauffassung und steigen mit dem Konrektor und dem Zeichenlehrer hinauf in das Gemach der Frau Konrektorin, deren gutes altes Gesicht sich beim Anblick Windwebels jedenfalls nicht verdüsterte. Von ihrem Strickzeug munter aufschauend und die Hornbrille auf die Stirn emporschiebend, rief die alte Dame: »Me Herkle, also Sie wollen mir richtig meinen Alten schon wieder einmal verführen, Kollege?« »Me Castor heißt's«, sprach der Konrektor, »diesmal bin ich mal wieder der Verführer. Herr Jesus, Ida, was würdest du für eine Mutter der Griechen geworden sein, wenn uns der liebe Himmel Kinder beschert hätte? Nun aber rasch trinken Sie noch eine Tasse, Windwebel, und dann gehen wir. Eine Flasche Chateau Heidelbeere wird in die Tasche gesteckt. Für das spätere Getränke sorgt Winkler im Gansewinkel.« »Eckernbusch, Eckernbusch«, rief den Kaffeetopf niedersetzend die Matrone. »Windwebel, ich binde ihn Ihnen auf die Seele und das Gewissen. Dass er eine Reputation aufrecht zu halten hat, wird ihm nur klar, wenn ein anderer es ihm klar macht, und auch dann schlägt er gerade erst recht über den Strang. Ich bitte Sie, Windwebel, passen Sie mir auf ihn. Verlassen Sie sich ganz auf mich, Frau Konrektorin. Jawohl, Sie und Ihre Hedwig haben ihm nicht den Rheumatismus mit einem heißen Plätteisen aus dem Buckel zu bügeln, wenn er sich nach seiner Gewohnheit die feuchteste Stelle im ganzen Walde zum Sitz aufgesucht hat. Also denken Sie an mich und geben Sie mir zuliebe Acht, dass er es diesmal nicht tut. Manchmal sucht er sich auch express einen Ameisenhaufen aus, um sich hineinzusetzen. Und Sie wissen, wie wenig er seine Stellung zu berücksichtigen pflegt, wenn ihm etwa eine Horde von seinen Schülern begegnet. Also passen Sie mir recht hübsch auf ihn. Ich mache dann wahrscheinlich auch Ihrer kleinen Frau eine Visite und bewahre sie Ihnen vor Schaden. Lachend fügte sie hinzu, und, oh Gott, Horacker, nehmen Sie sich auch vor Horacker in Acht. Dieser Angstpfropfen steigt mir nun auch noch zu guter Letzt in der Kehle herauf. Horacker, es ist zwar dummes Zeug, aber hätte ich früher an den Kerl gedacht, so hätte doch keiner von euch beiden heute die Erlaubnis zu diesem Wege nach Gansewinkel bekommen. Haben Sie den Chateau in die Tasche geschoben, Kollege? Gut, dann lassen Sie uns machen, dass wir aus dem Hause kommen. Dies ist ja ganz heillos. Sie, Windwebel, haben sich zu Ihrem Glück nicht mit der Metrik abzugeben und wissen also behaglich auch nicht, was ein Proceleusmaticus ist. Und wie angenehm einem die Ohren klingen, wenn solch ein Frauenzimmer in lauter Proceleusmaticus ausbricht und sozusagen selber zu solch einem Untier von Rhythmus domesticus wird. Horacker, Rheumatismus, Reputation und kein Ende. Wale, Alte, hast du gar nichts an den Pastor und seine Frau Billa zu bestellen? Grüße Sie, Eckerbusch, und dann könnt ihr mich und Frau Hedwig demnächst dort auf eine saure Milch anmelden. Wollen Sie, lieber Windwebel? Der liebe Windwebel wollte selbstverständlich, und dann sah die Stadt den Konrektor und den Zeichenlehrer ihres illustren Gymnasiums auch diesen Feiertag benutzen. Das heißt, viele Leute, die das Weichbild bewohnten, sahen ihnen nach und sprachen, da gehen die beiden hin. Unter welchen Worten sich der geheime Wunsch verbarg, mit den zwei ginge ich selber gerne. Dass der alte Eckernbusch heute wieder was erlebt, ist sicher. Auch der Dr. Neubauer trat mit der Feder in der Hand an das Fenster und sah die Kollegen dem Stadttor zuziehen, und da es wieder einmal kein anderer tat, so tat er's selber und lobte sich ausnehmend dadurch, dass er ihnen fast beängstigend nachgähnte. Nachher ließ er die Welt in dem Wahne, dass er sich auch heute, jetzt einer großen literarisch-dichterisch-philologischen Lebensaufgabe hingebe und legte sich von neuem mit den Blättern für literarische Unterhaltung auf sein Sofa. Viertes Kapitel. Wie ein Nest des Friedens lag Gansewinkel mit seinen Gärten, Wiesen und Feldern in den Wald hineingedrückt, und dann war natürlich die Kirche gekommen und hatte die Pfarrei als ein Nestei in die Idylle hineingelegt. Wir aber bitten uns vom nächsten Osterhasen eine Belohnung für das liebliche Bild aus. Ach, wenn nur der braven alten Henne Ekklesia nicht so sehr oft Enteneier zum Brüten untergeschoben würden. Aus was für Eiern die Gansewinkler gekrochen sein mochten, augenblicklich waren sie sämtlich ihrem Pastor davongewatschelt und schwammen, plätscherten und tauchten lustig und höhnisch auf dem Sumpfe menschlicher Verderbnis, und der Pastor Winkler stand am Ufer oder lief dort auf und ab und ärgerte sich und ängstigte sich sogar ein wenig mit gesträubtem Gefieder, das Letztere heißt, er hatte bereits seinen schriftlichen Bericht an das Konsistorium in der Feder. Dass sie, die Gansewinkler Bauern, ein wenig sehr der Wilddieberei ergeben waren, dass sie dann und wann auch wohl sich selber, das heißt den Nachbar im Dorfe, bestahlen, dass ihre Händelsucht mehr als einen Advokaten redlich ernährte, das alles war ihre eigene Sache, und der alte Winkler wusste sie da wohl zu nehmen. Er hatte den Körper und den Geist dazu, hielt mitten im 19. Jahrhundert den wackern Christian Fürchtegott Gellert für einen Klassiker und hielt das abgegriffene Exemplar der Fabeln desselben in höchsten Ehren, sowohl auf seinem Schreibtische wie im Kopfe und nach beiden Richtungen hin im täglichen Gebrauch. Er verstand's, seinen Fürchte Gott bei vorkommenden Gelegenheiten recht passend zu zitieren. Er hatte auch heute den Vorsteher und den Ältesten der Gemeinde gegenüber damit zu wirken versucht und diesmal ist er abgeblitzt und sitzt, als wir ihn zu allen übrigen Verdrießlichkeiten auch noch über den Hals kommen, mit erloschener Pfeife, zusammengezogenen Brauen und innerlichem Geknurr an seinem Schreibtische. Die rechte Hand liegt geballt auf der Konkordanz, die linke schlaff und offen im Schoße. Hohngrinig sind seine Lämmer abgezogen. Sie, seine Bauern von Ganswinkel, glauben ihn diesmal zu haben und zu halten. Jedenfalls haben sie ihn, Christian Winkler, in die äußerste Verblüfftheit versetzt und seine Frau Billa mit. In der Nussbaumlaube an der Gartenhecke, von der aus man den Weg nach dem nächstgelegenen Rande des Waldes übersieht, ist der Nachmittagskaffee schon vor einer Stunde kalt geworden und es ist nur der Wärme des Julitages zu verdanken, wenn er nicht noch kälter wird. Fehle mich, Frau Pastorin, wir haben's eben mit dem Herrn Pastor abgesprochen, hatte der Vorsteher Neddermeier den Bauerngänsemarsch an der Küchentür der Pfarre vorbeiführend der geistlichen Frau zugegrinset und der Dickste der Deputation und im Dorfe, der Volkhöter Heinrich Degering, hatte sogar gelacht, ohne den Hut vor die Flegelvisage zu halten, und nun saß die Frau Billa Winkler ihrem gebrochenen Eheherrn im Studierstübchen desselben gegenüber und hatte beide Hände schlaff im Schoße liegen. »Oh, Krishan!« Und der Pastor, mit der Linken nach dem Taschentuch suchend, um sich den Schweiß abzutrocknen, lässt die Faust abermals auf die Bibelkonkordanz fallen. »So wollte ich denn doch das!« Wir kennen das hochwürdige Konsistorium und so versagen wir es uns und den Lesern zum Besten der Ganswinkler geistlichen Hirten für die Gedankenstriche die betreffenden Worte hinzuzusetzen. Das aber, was Krishan Winkler in diesem Augenblicke aus vollem Herzen und mit Hingabe aller seiner Gefühle gern wollte und wünschte, sprachen die von ihm keineswegs verschluckten Worte in vollstem Maße aus. Darauf kann man sich verlassen. »Da triumphieren sie hin, dass sie dich endlich einmal am Wickel haben, Alter«, ächzte die Frau Billa. »Oh, könnte ich doch jetzt im Kruge zwischen sie fahren. Da sitzen sie nun und stecken ihre Dickköpfe über dich zusammen und, oh, wie sie sich auf den Sonntag und deine Predigt freuen werden. Und, oh, wie ich mich darauf freue, wenn ich auch noch nicht weiß, ob ich ihn überleben werde.« »Selbst meine Haube mag ich nicht mehr über den Zaun zeigen, bis diese Geschichte entschieden ist. Willst du heute noch nach der Stadt, Winkler, und mit einem sachverständigen Menschen sprechen?« »Erst muss ich selber meine Gedanken wieder zusammensuchen«, stöhnte der Pastor. »Wie kann ich mit einem anderen darüber sprechen, ehe ich selber wieder weiß, ob ich auf dem Kopfe oder auf den Füßen stehe? Das habe ich nun von meiner Herzensgüte.« »Und was habe ich davon?« fragte die Gattin. »Da guck nur deinen Fußboden an. Nicht einer von dem halben Dutzend Lümmeln ist abgezogen, ohne mir darauf gespuckt zu haben. Ist denn der Kantor noch nicht in Sicht? Auf dessen Mienen nach diesen Enthüllungen bin ich doch auch gespannt.« »Oh, Krishan, Krishan, du gratulierst, und Böxendal singt, und das Konsistorium kenne ich, das lässt ihn singen und dich gratulieren. Aber ich sage dir, bis an den Landesherrn gehst du wegen der Sache, ehe es so weit mit mir und dir kommt. Und das ist meine Meinung, und da kommt der Kantor durch den Garten. Habe ich's nicht gesagt? Jesus, wie läuft der Mann und was macht er für ein Gesicht? Einer von ihren Jungen möchte ich bei ihm jetzt auch nicht sein. Aber ich«, brummte der treffliche Pfarrherr zu Grünau, »es ist immer noch angenehmer als Pastor zu Ganswinkel.« In diesem Moment riss der Kantor von Ganswinkel die Stubentür auf. »Herr Pastor, entschuldigen Sie, Frau Pastorin, Herr Pastor, ich bitte Sie, ist es denn möglich?« »Ich halte es bis jetzt auch noch für unmöglich, lieber Büchsendahl, aber die alten Pergamente besagen es leider Gottes. Sie pfeifen für ihre vier Zeitengelder und ich tanze für die meinigen. Für die 4 Pfennige alle Vierteljahre haben wir beide uns an jedem Neujahrstage persönlich bei jeglichem Hausvater in der Gemeinde einzustellen. Und ich habe jedem Bauer einen Gesangsbuchvers vorzusingen? Oh, du Allmächtiger! Und ich bin verpflichtet, einem jeglichen von Ihnen in wohlgesetzter Rede alles Gute und Liebe zu wünschen. Böxendahl, Sie haben es schriftlich. Und wir hätten etwas Klügeres tun sollen, als unseren Ablösungsantrag in Betreff dieser verruchten 4 Zeitengelder zu stellen. Aber seit mehr als einem Säkulum muss das ja in Vergessenheit geraten sein. Herr Pastor, keiner meiner Vorfahren im Amte seit dem 7-jährigen Kriege. Deshalb nennt man das auch ein altes Herkommen, fiel der Pastor seinem Kantor ächzend ins Wort. Und wir selber haben es wieder aufgerührt, und ich kenne da meine ganze Winkler. Oh, Böxendahl, Böxendahl, fragen Sie nur meine Frau nach meinen Betrachtungen des Falles. »Frau Pastorin, Sie sollten meine Frau über die Geschichte sehen und hören«, wendete sich der Kantor von Gansewinkel an die zerknickte Matrone. »Ich komme einfach um«, stöhnte die gute alte Dame. »Böxendahl, wenn das Konsistorium kein Einsehen tut, überlebe ich den 1. Januar 1868 nicht. Das geht mir freilich noch weit über Horacker.« »Hören Sie, lieber Freund«, sprach aber jetzo der Pastor zu seinem Kantor. »Verdrießlich ist die Historie, aber einmal wenigstens möchte ich sie doch für mein Leben gern vor dem Vorsteher und vor dem Vollköter Degering singen hören.« Er schob dabei lächelnd sein schwarzes Samtkäppchen auf dem würdigen Schädel hin und her. »Ja, so bist du, Winkler«, sagte die Frau mit ernsthafter Entrüstung. »Ja, geh nur hin und gratuliere. Ich für meinen Teil hoffe, dass Horacker Ihnen allen vorher noch den roten Hahn auf den Gehöften aufsteckt. Ich wünsche keinem Menschen was Böses, aber hier hört doch eben die Menschheit auf, und mir soll noch einmal einer aus dem Dorfe um meine Krampftropfen und von wegen meines Rezeptes gegen den Durchfall auf die Pfarre kommen.« »Lieber Böxendahl, auch unsere beiderseitigen besseren Hälften werden sich allgemach wieder beruhigen«, meinte der Pastor zu seinem Kantor gewendet. »Überlegen wir verständig und mit Bedacht, was zu tun sei, um dieser üblen Angelegenheit eine Wendung zum allseitigen Besten zu geben, und lassen wir vor allen Dingen Horacker und alle sonstigen unchristlichen Ideen aus dem Spiel. Was uns, den Autor, anbetrifft, so ist es gerade in diesem Moment unsere Pflicht und christliche Schuldigkeit, Horacker hineinzubringen in das Spiel.« Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 5. März 2024.